1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir sind jetzt ungefähr eine halbe Stunde unter uns hier im Radio bei 1 Live und dann erst wird das WDR Fernsehen dazukommen. Heute gab es die Live-Übertragung von Aschu und das Ganze hat sich sehr verzögert, deshalb ist das ganze Programm nach hinten gerückt. Wir haben eine freie Themennacht, wie immer freitags. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Mein erster Anrufer heißt Rolf und der ist 48. Hallo Rolf. Hey, grüß dich Domian. Schön, dass du da bist. Ja, ich rufe eigentlich an für das Thema am Mittwoch, Übersinnliches. Ah. Wobei ich nicht weiß, ob das, was ich mache oder erlebt habe, überhaupt übersinnlich ist. Ich glaube es eigentlich weniger. Ich bin gespannt, was du erzählst. Ja, ich bin Rückführungslehrer. Das heißt, ich führe Leute in vergangene Leben zurück. Ja, das ist schon was. Das habe ich erstmal an mir selber ausprobiert. Ja. Und ich glaube, dass da nur Erinnerungen aus dem Unterbewusstsein ins Bewusstsein hervorgeholt werden, sonst nichts. Also ja. Du hast es bei dir selbst auch machen lassen. Ja. Fing es so an? Ja, vor 20 Jahren. Dein Interesse daran? Bitte? So fing dein Interesse an diesem Thema an? Ja, wobei das war eher Zufall. Ja. Weil ich war mit einem Freund auf einer Esoterikmesse in Köln, die fand damals noch in Gürzenich statt. Ja. Ja, da haben wir einen Typen getroffen, der hat Bücher verkauft darüber. Da habe ich gesagt, hey, guck mal, das ist ja toll, hier Sachen zu verkaufen, Geld zu machen mit etwas, was man nicht beweisen kann. Ja. Weil ich kann ja nicht zu dir kommen und Geld zurückverlangen, wenn ich tot bin und stelle fest, ich komme nicht zurück. Ja. Und er sagte, pass auf, ich habe hier einen Saal gemietet, ich mache eine Rückführung, kostet 12 Mark, könnt ihr mal ausprobieren. Mhm. Hast du gemacht? Ja, da haben wir gedacht, okay, das probieren wir aus. Ja. Dann stellt der Kerl sich mit dem Ghetto-Blaster auf die Bühne und sagt, wir zählen jetzt von 20 rückwärts bis 1. Ja. Dann sind wir im vergangenen Leben vor Christi Geburt. Ach guck, so schnell geht das. Ghetto-Blaster, ja. 12 Mark und schon ist man in einer anderen Welt. Genau. Und ich habe gedacht, der Typ ist völlig verrückt. Und wo hast du dich genau dann gesehen? Ich habe mich gesehen in Ägypten. Als Nilbauer? Ja. Also natürlich hat er nicht nur von 20 bis 1 rückwärts gezählt, sondern hat uns halt in eine Trance versetzt, ist klar. Und wie viele Leute saßen da? Ungefähr 80. 80. Und alle waren plötzlich dann in ihren anderen Leben von früher? Ja, davon etwa, sage ich mal, 70%. Ja. Also natürlich hat er ein gewisser Prozentsatz erlebt auch nichts. Ja. Okay, du warst in Ägypten. Mhm, genau. Und dann, wie hast du das gesehen und erlebt? War das sinnlich? Wie hast du es wahrgenommen? Ich habe das im Geiste gesehen. Ich wusste auch, zum Teil wusste ich noch, dass ich im Gürtel nicht sitze und dem Typen dazuhöre. Ja. Aber im Geiste war ich halt in Ägypten und habe da sozusagen im Zeitraffer so ein Leben durchlebt. Ach so, ein ganzes Leben? Ja. Mhm. Also die wichtigsten Stationen halt. Ne? Wie bist du da gestorben? Das weiß ich nicht. Bis zum Tode ist er nicht gegangen. Ach so. Weil klar war die erste Rückführung für uns alle oder für die meisten von uns. Ja. Und da geht man nicht so in ein Todeserlebnis rein. Ne? Ist klar. Warst du dann ein reicher Mensch in Ägypten? Nee. Also ich war ein ganz einfacher Nilbauer. Ja. Hab meine Hochzeit erlebt, hab da auch viele Einzelheiten gesehen. Und aber jetzt, ich war kein großer Mensch oder irgendwas da, ein reicher Kerl oder sowas. Ein ganz einfacher Mensch. Nun kann ja der kritische Zuhörer würde jetzt sofort sagen, na super, das hast du dir in dem Moment schön eingebildet. Jo. Was aber, entgegnest du dem? Bitte? Was entgegnest du dem? Ich entgegne dem, dass es mehr Hinweise dafür gibt, also dass es keine Fantasie ist, als dafür, dass es Fantasie ist. Welche Hinweise gibt es denn? Oh ja, einen Haufen. Also ich habe zum Beispiel eine Freundin von mir zurückgeführt, die hat sich als Wäscherin gesehen und hat gesagt, sie war im Braunland. Aha. Und wusste aber, das ist im heutigen Deutschland. Ja. Konnte man natürlich auf Anhieb so nichts mit anfangen. Tatsächlich gibt es aber südlich von Nürnberg eine Gegend, die heißt Unteres Braunland. Und das war wohl früher ein Fürstentum gewesen und in dem hat sie wohl gelebt. Hat die mal irgendwo gelesen? Das kann natürlich sein. Ja. Es fing damals bei dir in Köln im Gürzenich an. Und nun bist du heute selbst Rückführer. Ja, ich habe mich 1997 von dem Mann, das war Truzzardo, das ist so ziemlich der bekannteste Rückführungstherapeut Deutschlands, ausbilden lassen. Ja. Und habe dann in Folge in Köln also mehrere Seminare gegeben. Selber, wo ich also Leute zurückgeführt habe in vergangenen Leben. Ist das schwierig, das zu lernen? Nein, die Methode ist also unglaublich einfach. Das Einzige, was man also wirklich lernen sollte, ist, das Ganze gut zu steuern. Ja. Weil ich habe das Ganze auch mal demonstriert bei Jörg Pilawa. Ich war sich auch schon mal im Fernsehen damit. Ja. Da war eine Frau, die hatte also eine Rückführung mitgemacht, die nicht gesteuert war. Da hat also praktisch eine Freundin von ihr sie zurückgeführt und hat gesagt, so, jetzt machst du die Augen auf, oder beziehungsweise gehst du da durch ein Tor durch und dann bist du in dem früheren Leben, ohne das jetzt irgendwie vorher klar zu machen, in welchem früheren Leben oder an welchem Zeitpunkt. Mhm. Und sie hat sich also als Mittelpunkt einer Hexenverbrennung erlebt. Ach du lieber Gott. Und ist natürlich dann sofort hochgeschreckt und hat gesagt, das mache ich nie wieder. Nicht so schön. Ich habe gesagt, wir gehen in das glücklichste vergangene Leben, da kann dir sowas nicht passieren. Ja. Ich wäre auch nicht so erfreut, wenn ich plötzlich da wach würde in einem anderen Leben und würde unter der Guillotine liegen. Ganz genau. Ja, sowas zum Beispiel. Schädlich. Wäre nicht so schön. Darum sollte man es lernen. Darum sollte man also sich was beibringen lassen, wie man sowas richtig steuert. Ist das so eine Art Hypnose, in die du die Menschen versetzt? Nein, ist eine Stufe darüber. Noch darüber? Das ist der sogenannte Alpha, also nein, darüber, also eine schwächere. Ach so, eine schwächere, also verstehe. Eine Trance. Das ist der sogenannte Alpha-Zustand, den kennt jeder von uns. Den erreicht man kurz vorm Einschlafen und kurz vorm Aufwachen. Mhm. Und dem kann man aber auch über Stunden drin verharren in diesem Zustand. Aber das ist ein gutes Stichwort, wenn du das so erklärst. Weil in diesen Zuständen, kurz vor dem Einschlafen oder kurz vor dem Aufwachen, erlebt man in der Tat ganz merkwürdige Dinge und man geht davon aus, dass sie real sind. Richtig. Und dann, wenn man dann wirklich aufwacht, morgens beispielsweise, ist man manchmal erleichtert, dass es eben nicht real ist. Genau, aber wenn ich zum Beispiel eine erste Rückführung mache, mache ich die grundsätzlich ins glücklichste vergangene Leben. Ich erzähle den Leuten nichts darüber, vorher. Das würde ja eine Suggestion bedeuten. Fast alle Leute erleben sich in einem ganz, ganz armen Leben, sind aber sehr glücklich. Wenn ich vorher jemand fragen würde, wie stellst du dein glücklichstes vergangenes Leben vor in unserer materialistisch ausgebildeten Gesellschaft, würden die meisten sagen, ja, da war ich bestimmt ein Fürst oder ein Prinz oder einem reichen Königshof irgendwie. Nein, ganz im Gegenteil. Die Leute leben sich als Bauern, als Wäscherin, als irgendwie ganz einfache Leute, als Seefahrer oder sonst irgendwas. Könnte mir vorstellen, dass Psychologen dieses auch wiederum erklären könnten, dass man dann auf die Idee kommt. Aber nochmal ganz grundsätzlich, Rolf. Ja. Wer beweist mir, dass es nicht letztendlich doch eine tiefe psychologische Fantasie ist? Also eine Suggestion ist es nicht. Nein, eine Suggestion muss es ja gar nicht sein. Kann es auch nicht. Nee, kann es nicht sein. Nee, mehrere Leute zurückführen, jeder erlebt was ganz anderes. Ja. Die Gemeinsamkeiten darin sind eigentlich der Beweis dafür, also die Gemeinsamkeiten in Rückführung sind der Beweis dafür, dass es keine Fantasie ist. Und es gibt auch verschiedene andere Beweise. Zum Beispiel hatte niemand vor dem 14. Jahrhundert eine Gabel gesehen, weil die vorher nicht erfunden wurde. Mhm. Sowas weiß aber kaum ein Mensch. Mhm. Ja, kaum ein Mensch hat diese geschichtlichen Kenntnisse. Ja. Und es gibt verschiedene andere Hinweise, dass es also real ist. Erklär mal weiter. Also es hat noch niemand eine Gabel gesehen vor dem 14. Jahrhundert. Und genau. Was schließt sich daraus? Wenn es jetzt Fantasie wäre oder Suggestion oder sonst irgendwas, dann würden die Leute sich beim Essen dann eine Gabel erleben, weil sie es so gewohnt sind. Mhm. Die würden gar nicht darüber nachdenken, dass sie damals noch nicht erfunden wurde. Mhm. Sie erleben es aber nicht. Mhm. Ja, ist mal nur so ein Hinweis. Aber es gibt viele, viele andere Hinweise darauf und auch Beweise dafür. Es gibt sogar ein Buch, das nennt sich Reinkarnationsbeweise. Mhm. Und das ist geschrieben worden von einem Professor an der Universität Virginia, von Ian Stevenson. Mhm. Und der hat einen ganz anderen Lösungsansatz gebracht als diese Rückführungen. Der hat Kinder befragt, die sich von selber an ein vergangenes Leben erinnern. Mhm. Ist zu denen hingefahren, hat die befragt und hat deren vorheriges Leben bewiesen. Er hat also bewiesen, es gab diesen Menschen, von denen die Kinder behaupten, dass sie es gewesen sind. Mhm. Ja. Gut, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich vermute mal, wenn das wirklich so ist, hätte das ja ganz groß Furore gemacht. Also wird es von wissenschaftlicher Seite aus, von psychologisch, parapsychologischer Seite aus immer noch Argumente geben, die dem Ganzen skeptisch gegenüberstehen. Sagen wir mal, das wird ignoriert. Ja, natürlich gibt es genug Leute, die dem Ganzen skeptisch gegenüber treten und andere Erklärungen dafür sind. Aber alle anderen Erklärungen sind erheblich abstruser, das anzunehmen, dass es so etwas wie vergangene und damit natürlich auch zukünftige Leben gibt. Ja. Wobei wir nicht wissen, was unser Gehirn alles für Streiche mit uns spielen kann. Es ist so ähnlich bei den Nahtoderlebnissen. Da versuchen viele Menschen ja auch raus zu interpretieren, dass das ein Übergang ist in eine andere Welt. Das muss es aber nicht sein. Es können biochemische Prozesse sein, die im Gehirn abgehen und die eben überall auf der Welt bei allen Menschen gleich funktionieren. Vielleicht ist es auch so ähnlich bei diesen Rückführungen. Aber noch weiter gefragt, was glaubst du denn steckt da so hinter? Steckt dahinter, dass es eine ewige Kette der Wiedergeburten gibt? Ja, ich glaube, es steckt dahinter, dass es eine ewige Kette von Wiedergeburten gibt, in der wir viele verschiedene Dinge lernen sollen. In der wir auch die Geschlechter wechseln, in der wir die Welt in all ihren Facetten kennenlernen sollen. Du sagst, kennenlernen sollen. Das heißt, es steht da irgendeine Macht hinter, die uns lehren will, etwas lehren will? Das kann ich nicht sagen. Also ich glaube jetzt nicht, dass es eine Person gibt, die dahinter steht. Also das kann ein Naturgesetz sein, das kann, ich weiß nicht, was es ist. Ja? Nehmen wir Menschen uns nicht ein bisschen zu wichtig, dass wir sagen, wir kommen sogar immer und immer, immer wieder? Bitte was? Ich sage, nehmen wir Menschen uns nicht allzu wichtig, indem wir sagen, wir kommen immer und immer und immer wieder? Nein, das denke ich nicht. Warum sollte man sich da wichtig nehmen? Ja, das. Ich glaube nicht, dass das was mit wichtig nehmen zu tun hat. Doch, das wertet ja schon die Person als Einzelne auf, wenn man im Gegensatz sehen würde, man stirbt und alles ist vorbei. Nein, wenn man ja annimmt, dass das mit allen Menschen geschieht, bin ich ja nicht wichtiger wie jeder andere. Nun würden die Buddhisten natürlich sagen, das ist ja ein Fluch, die ewige Wiedergeburt. Ja, natürlich, die Buddhisten, deren Ziel ist es ja, sich aus diesem Kreis der Wiedergeburten zu befreien. Ja. Um eine höhere Daseinsebene zu erreichen. Genau. Was glaubst du denn? Bist du ein gläubiger Mensch? Ja. In einem religiösen Sinne? Stehst du einer Religion nahe? Ja, dem Buddhismus schon. Dem Buddhismus, ah, ja. Ja. Ja, spannend, Rolf. Das werden viele Leute natürlich mit Interesse verfolgen, was ihr da so macht. Viele sind skeptisch, viele glauben daran. Natürlich. Viele glauben auch nicht daran. Viele lehnen es auch komplett ab. Das hat auch seinen Grund. Ja, ja. Das ist klar. Ist das dein Hauptjob mittlerweile? Nein, um Gottes Willen. Also ich habe das ungefähr 6 Jahre lang gemacht, aber nur so sehr sporadisch. Was machst du im ganz normalen Job? Was machst du im Hauptjob? Ich bin normal im Sicherheitsdienst. Im Sicherheitsdienst? Ach, das ist ja nun eine ganz andere Sparte. Das ist eine ganz andere Kiste, genau. Und kostet bei dir eine Rückführung auch 12 Mark? 12 Euro? Nein, es kostet 75 Euro. Dafür ist das aber auch, das sind das 3 Rückführungen. Ich mache dann ein Seminar mit einer Gruppe von 3 bis 10 Leuten so ungefähr, also kleinen Gruppen. Und dann den ganzen Tag und im Verlauf des Tages 3 Rückführungen. Ah ja, das ist ein Schnäppchen. Ja, ich sag mal, es deckt die Unkosten. Ne? Man muss halt Werbung machen, man muss dann einen Saal mieten irgendwo in einem Raum. Ja. Der muss ruhig sein, ne? Ein bisschen vorbereiten und so weiter. Ne? Aber pro Werbung, ich bitte meine Zuhörer, keine Anfragen an uns zu schicken bezüglich Kontaktaufnahme zu dir. Das machen wir jetzt nicht. Das war ich mache es im Moment auch nicht. Ja. Ich biete das im Moment gar nicht an. Ah ja. Ich habe das 6-7 Jahre lang gemacht und es war für mich auch sehr, sehr interessant. Ne? Ja. Auch die Erlebnisse von anderen Leuten dann mitzubekommen. Ja. Gut, ich danke für deinen Anruf und für das Gespräch, Rolf. Ja. Und alles Gute wünsche ich dir. Alles klar. Tschüss. Ciao. Bis dann. Ciao. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer, E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Bitte, wenn ihr mailt, nicht vergessen, eure Telefonnummer mit reinzuschreiben. Und ich bin verbunden mit Alex, der ist 39. Hallo, Alex. Hallo. Alex, um was geht's bei dir? Puh, also ich bin jetzt schon ziemlich nervös, weil ich habe es schon vor ein paar Tagen probiert durchzukommen, kam leider nicht durch. Ja. Also ich bin ziemlich nervös jetzt, sorry, das habe ich normalerweise nicht, aber... Macht gar nichts. Leg einfach mal los und sag mal ein Stichwort zu deinem Thema. Also ich war tot. Du warst tot? Ja, ich bin zweimal wiederbelebt worden und bin dadurch irgendwo wiedergeholt worden. Also ich hatte ein... Nahtoderlebnis. Ja, also ich hatte letztes Jahr einen Rennmotorradunfall. Rennmotorradunfall? Ja, ich bin so ein Fahrer wie Valentino Rossi oder Casey Stone, Hockenheimring, Nürburgring. Ah. Ich habe auch ein paar Videos im Internet, aber ich möchte das jetzt nicht zu sehr publizieren. Bist du Amateur? Nee, ich mache das hobbymäßig. Ich bin zwar Berufssportler, aber das Motorradfahren war ein Hobby hier. Und dann bist du mit dem Rennmotorrad verunglückt. Genau. Mit sehr hoher Geschwindigkeit in der Kurve weggeschlittert. Auf einem Trainingsring oder auf der normalen Straße? Auf der normalen Straße. Bei welcher Geschwindigkeit? Das möchte ich am Telefon nicht sagen. Oje. Dann bist du einer von denen, die ich hasse, wenn ich Autobahn fahre. Ich bin die letzten 2 Jahre gar nicht mehr auf der Straße gefahren, weil mein Cousin starb auf dem Motorrad. Mhm. Und ich habe mir gesagt, du hörst jetzt auf der Straße fahren oder fährst wie ein Henker. Du verbietest dir das jetzt selber, weil sonst stirbst du als nächstes. Das darfst du nicht machen. Gehen wir davon aus, eine Geschwindigkeit zwischen 200 und 250. Ein bisschen weniger war es schon, aber nur ein bisschen. Ne? Okay. Was ist dann genau passiert bei dem Unfall? Also ich weiß es gar nicht mehr. Ich werde jetzt mal kurz ein, lieber Moment. Also ich bin gefahren. Ich kann mich an diese Fahrt nicht erinnern. Mhm. Auch nicht daran erinnern, dass ich das Motorrad angemeldet habe auf der Straße, weil es war ja nur für die Rennstrecke gerichtet. Das weiß ich alles nicht mehr. Ich wollte mir auch die BMW-Rennmaschine holen, die Z1000 RR. Weiß ich gar nicht mehr. Und ich weiß auch von der Fahrt nichts mehr. Als ich dann im Krankenhaus aufgewacht bin, weiß ich nur sporadisch gewisse Sachen. Die Pfleger, die Ärzte, das weiß ich noch, aber sonst nichts. Alles ausgelöscht. Alles ausgelöscht. Mhm. Ich bin irgendwann mal wach geworden und jetzt kommt der Punkt. Ich war 2 Monate lang im Koma. 2 Monate? Mhm. Ja, mit künstlichem noch. Mhm. Als ich aufgewacht bin, war mein rechtes Bein linker Arm gelähmt für einen Monat und ich konnte auch nicht sprechen einen Monat lang. Mhm. Ich hatte starkes Schädel-Hirn-Trauma, Gehirnbluten. Mhm. Man musste oben etwas aufmachen, also ich sehe jetzt schon normal aus, aber man musste einen Cut machen, aus dem Gehirn das Blut rauszusaugen. Ne? Ja. Kannst du heute wieder laufen? Ich kann wieder laufen. Also mein Glück war, das sagen die Ärzte auch, da ich Berufssportler bin, das hätte mir das Leben gerettet, weil ich habe auch einen ziemlich, ohne angeben zu wollen, gut gebauten Körper. Ja. Und ein starkes Genick auch, gute Muskulatur, und das hätte mir wohl geholfen. Mhm. Die Ärzte sagen, das hätte mir körperlich geholfen. Aber was ich glaube, dass es mir psychisch geholfen hat, war, jetzt kommt es zu einem anderen Thema. Also. Nee, dann frage ich erstmal, du lagst 2 Wochen im Koma und hast in diesen zwei Monaten etwas erlebt. Und das ist der Punkt, den ich jetzt sagen will. Gut, dass du das einleitest. Und ich glaube, dass das mir vielleicht auch seelisch das Leben gerettet hat. Also ich bin... Beschreib das mal. Vor diesem Unfall war ich ziemlich atheistisch eingestellt. Ja. Ich habe religiös nur das geglaubt, was ich sehe. Mhm. Ich habe gewusst, da gibt es die Bibel, da gibt es auch wohl Gott, aber ich habe ihn noch nicht getroffen. Mhm. Und ob es Teufel gibt, werde ich sehen, wenn ich tot bin. Also ich war ziemlich atheistisch, wie ein Wissenschaftler. Ja. Verstehe. Mhm. Aber im Koma, und ich lüge echt nicht, und komischerweise, das weiß ich alles. Vor dem Unfall und danach weiß ich nichts so richtig, aber das Koma weiß ich. Was hast du denn da erlebt genau? Ich nenne es jetzt halt bei dem Namen so, wie ich das mitbekommen habe, oder wie er oder es sich auch vorgestellt hat. Also ich sage, dass es Jesus war. Mhm. Die Person oder die Gestalt war nicht in Versace oder neue Dieseljeans, sondern es war eine Gestalt so hell wie das Feuer auch oder das Licht. Das war ziemlich hell. Mhm. Linear, aber nicht mit Kanten, Ecken, Bart im Gesicht, lange Haare, so wie man gern sehen möchte, so war er nicht. Ja. Konntest du denn eine Gesichtskontur überhaupt erkennen? Das konnte ich sehen, als ich mich darauf konzentriert habe und das Gesicht geschaut habe, in das vermeintliche Gesicht. Und hatte diese Person schon irgendwelche Kleider an? Keine Kleider, das war wie in diesen billigen, sage ich jetzt mal, billigen Horrorfilmen. Tanz der Teufel, da siehst du unten so eine Gestalt rum auf dem Keller, ja. Und die war hell. Hell ist ja schön. Hell ist ja nichts Böses. Hell ist das Gegenteil vom Dunkeln versinken. Ja. Und ich fand das eigentlich schön. Und die Gestalt, wenn ich in das vermeintliche Gesicht geschaut habe, war auch ein Gesicht da. Vielleicht hat sich das dann so angepasst, wie ich das sehen soll oder möchte. Ja. Hat diese Gestalt etwas zu dir gesagt? Die hat gesprochen ohne Ende, ja. Was hat sie zu dir gesagt? Da bringe ich aber vorab auch nochmal ein Beispiel. Falls sich jetzt Leute fragen sollten, was hat denn der da gehört? Ja. Jeder, der jetzt hört, zuhört und sich fragt, wie das war, sage ich euch allen, stellt euch vor, ihr seid jetzt 5, 6 Jahre alt, spielt draußen im Garten, fallt hin und schneidet euch das Knie auf. Ihr weint und die Mutter kommt runter, nimmt euch einen Arm, drückt euch fest und tröstet euch. Mhm. Das, so ähnlich war das. So tröstende Worte hat er zu dir gesagt. Ja. Helfende Sachen, ganz genau. Kannst du dich an Sprache erinnern oder war das eine nonverbale Kommunikation? Es war verbal, auf jeden Fall. Es war verbal. Und es war aber schön angenehm. Mhm. Eigentlich so wie die Stimme meiner Mutter oder meines Vaters, die besten Stimmen, die ich kenne. Ja. Mhm. Es war angenehm, nicht nervend. Diese Person oder Jesus, ich sage jetzt auch mal Jesus mit sehr viel Respekt, weil er sich auch irgendwie Sohn Gottes vorgestellt hat. Aber nicht so wie wir. Der hat nicht so geredet wie wir. Das war irgendwie anders. Moment, er hat sich als Sohn Gottes vorgestellt? Also nicht genauso wörtlich, wie ich das jetzt sage. Er hat Sachen gesagt, die mir dann klar gemacht haben, dass er Gott meint. Ja. Hast du einen besonderen Satz, eine besondere Aussage in Erinnerung behalten? Leider nicht genau. Da wurde ja 2 Monate lang, war er nur da. Nur er war 2 Monate lang da. Mhm. Ich habe echt 1000 Mal gefragt, die Doktoren, wie lange war ich denn weg? Die haben mir erst nichts gesagt. Meine Mutter hat mir dann gesagt, meine Brüder. Ich war 2 Monate weg. Und mein Kurzzeitgedächtnis, das ist immer noch ein bisschen am Arsch. Mhm. Das war ja da total fertig. Ich habe eine Viertelstunde, 5 Mal die gleiche Frage gestellt. Ja. Nun hört man ja auch oft von Leuten, die so ein Nahtoderlebnis haben, dass sie so fast im Jenseits waren, eben auch mit solchen Gestalten, mit Engeln manchmal in Kontakt sind. Und dann müssen sie aber die Personen wieder zurück in ihren Körper. Genau, genau. Hast du das auch so empfunden? Das habe ich so empfunden, ja. Wie war das für dich? Das war, da muss ich jetzt auch wieder einen genialen Film als Beispiel bringen. Der heißt, wie heißt er denn noch? Der kam jetzt auch im Fernsehen gestern oder vorgestern. Da stürzt dann am Flugzeug ab, ja. Mhm. Und der stirbt dann noch nicht so richtig, der überlebt. Und hat auch keine Angst mehr. Und dann siehst du am Schluss halt durch diesen Tunnel laufen. Ne? Mhm. Es ist alles dunkel, aber am Ende des Tunnels ist ein Licht. Und er kommt dann quasi ins Paradies. Und da läuft er hindurch, ja. Mhm. Und so ähnlich war das für mich auch. Ich laufe da durch den Tunnel. Aber du musstest da wieder zurücklaufen. Ich musste zurücklaufen. Mhm. Also es war aber auch alles hell und es war auch schön da. Bist du gerne wieder zurückgegangen? Nee, gar nicht. Ja. Als ich dann wach war und wieder sprechen konnte, die Ärzte haben auch immer gefragt, die Pfleger, ist alles klar, dieses kann man was tun. Und ich habe immer wieder gesagt, weil habe es auch wieder vergessen, deswegen habe ich es 10 Mal am Tag gesagt, ich möchte ins Koma zurück, weil, und jetzt kommt der absolute Horror, ich habe bis vor 2 Monaten, das ist jetzt auch über ein Jahr her das Ganze, bis vor 2-3 Monaten habe ich durchgehend Albträume gehabt. Mhm. Ich will jetzt leider keine Albträume sagen, weil sonst fange ich wieder an zu heulen, weil das war grausam, was ich da für einen Dreck geträumt habe. Das war schlimmer wie jeden Film, den ich je gesehen habe. Und ich habe dann irgendwann mal gesagt, Leute, ich möchte ins Koma zurück. Dann haben die auch schon geguckt, was ist los. Weil es dir da so gut gegangen ist. Im Koma ging es mir besser wie noch nie. Ja. Was hat denn jetzt dieses Erlebnis, das ist ja ein gravierendes Erlebnis, wenn man so etwas hinter sich hat, was hat das jetzt so mit deinem Leben gemacht? Absolut umgekrempelt. Also ich werde jetzt gewisse Sachen im Leben nicht mehr machen. Was denn zum Beispiel? Also meine Action-Sportarten, die ich machte, ich werde das nicht mehr machen. Ich werde aufhören damit. Mhm. Ich will es auch gar nicht mehr machen, weil ich jetzt beispielsweise, ich habe mein Leben lang Wasser gesoffen und jetzt habe ich plötzlich mal einen Orangensaft gekriegt. Das weiß ich, Orangensaft schmeckt ja deutlich besser. Mhm. Ich habe am eigenen Leib und im Geist auch erkannt, dass das Orangensaft mir besser gut tut. Ja. Mhm. Und ich werde mein Leben jetzt, was das angeht, verändern. Wie sieht das aus im Bereich Religiosität? Bist du jetzt zum gläubigen Menschen geworden? Deutlich mehr. Ich bin hier in so einem freien christlichen Verein drinne. Die machen, CZW heißt es hier, ja. Die machen öfters solche Treffen, also Wochenends, Sonntags, dann treffen sie sich in einem eigenen Riesenhaus, ja. Also eine Halle ist es. Eine freie evangelische Gemeinde. Religiöse Gemeinde, genau. Mhm. Und das ist auch ziemlich professionell aufgezogen, da sind auch anständige Leute da, die halten dann halt da Gespräche ab oder Gebete, Lieder. Mhm. Also es ist wirklich gut gemacht, ja. Warum bist du nicht in die normale Kirche eingetreten? Da war ich auch, da war ich öfters mal. Nur ist es halt auch so, am Anfang bin ich halt auch aus Verzweiflungsgründen, habe aber nie einen Pfarrer getroffen, mit dem ich unbedingt reden wollte. Mhm. Ich fand keinen Pfarrer. Ja. Immer hieß es, ah, der ist jetzt nicht da, der kommt später, kommt bitte zu den Zeiten. Oder ich wollte halt mit dem alleine reden. Ich bin da hingelaufen, weil ich mit dem Pfarrer reden wollte. Und das wird jetzt in dieser Gemeinde angeboten? Da wird es angeboten, weil da sind halt zwei, drei Leute, die das leiten, hauptleiten, und die halten auch Reden. Und allein, weil die das sagen, was sie sagen, werde ich dann durch schon automatisch seelisch befriedigt und weiß genau, die sagen jetzt Sachen, die du auch brauchst, die dir gut tun. Ne? Du musst nichts anderes mehr fragen und das tut mir gut. Ja? Alex, das fand ich auch sehr, sehr interessant, was du jetzt erzählt hast. Es gibt immer, es sind in der Tat meistens beeindruckende Geschichten, wenn Menschen von Nahtoderlebnissen sprechen. Bedanke mich sehr für deinen Anruf. Wenn du wegen der Albträume vielleicht noch ein paar Worte mit meiner Psychologin sprechen möchtest, würde ich sehr gerne. Ja. Biete ich dir das an, ja? Dann bitte ich dich aufzulegen und die Magdalena ruft dich gleich zurück. Ich hätte noch eine kleine Bitte an dich. Ja? Und zwar habe ich ja gerade eben schon mitgehört, der erste Anrufer mit den Rückführungsexperimenten, die er macht. Ich fand es sehr interessant. Ich habe jetzt zwar auch mitbekommen, dass ihr nicht wollt, dass wir anfragen wegen Verkuppelung. Ja? Ja. Aber in meinem Fall, vielleicht könnte er eine Ausnahme machen, ihm eine Nummer geben. Er kann ja selbst überlegen, ob er mich anrufen möchte. Ich würde mit den Menschen gern mal zusammensitzen oder wenigstens mal telefonieren. Würde ich jetzt, lieber Alex, strikt Nein sagen, weil ich da wirklich jetzt klar sein muss. Mhm. Du kannst es übers Internet bestimmt ganz schnell googeln, dann hast du ihn oder jemand Ähnlichen rausbekommen. Mhm. Ja? Okay. Dann bitte ich dich aufzulegen und du wirst gleich zurückgerufen. Alles klar. Tschüss. Danke, tschüss, Alex. Ciao. Und hier ist die Jana. Und Jana ist 34. Hallo, Jana. Ja, hallo. Jana, um was geht's bei dir? Bei mir geht es um generalisierte Angst- und Panikstörungen, die ich habe. Und die habe ich jetzt mittlerweile, das erste Mal fing es an, da war ich 21, nach der Geburt meines ersten Kindes. Ja. Und habe da auch eine Therapie gemacht vor 6-7 Jahren. Was heißt das denn genau? Vor was hast du Angst und wo gerätst du in Panik? Das Problem ist ja bei einer generalisierten Angst- und Panikstörung, dass man das nicht, das kommt einfach. Man kann das an keiner richtigen Situation festmachen. Wann kommt es denn schon zum Beispiel mal? Also was ich überhaupt gar nicht gut haben kann, war jetzt dieses Thema, was jetzt vorher war, so Sachen über Tod. Mhm. Weil meine Panikstörung immer dahin geht, dass ich dann denke, ich kipp gleich um und ich bin tot. Ach so, also ich habe dann so richtig körperliche Symptome. Du hast eine Panik, eine Angst vom Sterben. Genau, ich habe eine Angst vom Sterben und in dem Moment, wenn ich dann in eine Panikattacke verfalle, das fängt dann so, ich sag mal, harmlos an, so mit ein bisschen Hautkribbeln, dass ich das Gefühl habe, mein Herz rast, dann habe ich das Gefühl, ich atme nicht mehr, also ich merke nicht mehr, dass ich atme. Ja. dann fängt an, dass ich dann gucke ich wie durch so einen Tunnel. Also ich kann gar nicht mehr fokussiert gucken. Das ist dann wie in so einem Zeitrafferfilm. Mhm. Und das schlimmste Stadium in dem Moment ist dann einfach, dass wirklich so, jetzt gleich kippst du um und bist du tot. Also so ein Gefühl ist es halt. Also, warum hast du so eine große Angst vor dem Tod? Wahrscheinlich, weil vor dem Nichts wahrscheinlich. Bitte? Vor dem Nichts. Nichts. Ja, genau, das ist man einfach, bei mir ist so der Gedanke daran. Du glaubst, dass dann ein Nichts kommt. Genau, ein Nichts kommt, genau, dass ich dann, wenn ich dann tot bin, na, ich bin nicht mehr da und die Angst davor, wo ich dann hinkomme oder nicht hinkomme und einfach so, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass man einfach weg ist. Mhm. Wobei, so, wenn man sich vorstellt, man war vorher dann ja auch einfach weg, ne, bevor du geboren wurdest. Ja. Wenn man dran glaubt, dass man wieder geboren wird, ja. Wenn du an das Nichts glaubst, dann bist du aus dem Nichts gekommen und gehst wieder in das Nichts. Ja, aber das macht Angst. Ja, naja, klar, verstehe also, ich. Kann also ich verstehen. Das ist halt einfach, das ist halt so schlimm, dass man kann sich dagegen heute ja nicht wehren, weil irgendwo erzählt ja immer irgendjemand, da ist wieder jemand gestorben und hast es schon gehört. Das ist halt für mich sehr schwierig und ich weiß ja auch durch die Therapie und durch die therapeutischen Maßnahmen, die ich da hatte. Aber genau, die Therapie ist ja interessant. Du machst das jetzt schon so viele Jahre, die Therapie. Also die Therapie habe ich erfolgreich abgeschlossen vor 6, 7 Jahren. Ich hatte aber jetzt vor kurzem, ich sag mal vor 3, 4 Wochen eine Panikattacke wieder. Ach so. Und ich hatte eine Zeit lang wirklich Ruhe und ich war so stolz auf mich. Und war das auch eine Panikattacke wegen diverser Todesgedanken? Ja, ich musste operiert werden. Mhm. Und kann das halt sehr schlecht ertragen, im Narkoseraum reinzukommen und vorher nicht irgendwie genug Mittel bekommen zu haben, um das da unten zu erleben. Wäre es denn für dich einfacher, wenn du einen Glauben hättest, wenn du glauben könntest, danach kommt ein Jenseits und da kann ich weiterleben? Ja, also es wäre zumindest für mich einfacher, dass ich wüsste, ich wäre so als Mensch nicht weg. Mhm. Ja, also dass ich nicht einfach so, einfach weg bin. Also für mich ist halt so der Gedanke dran, so einfach weg zu sein. Und das kann ich einfach nicht ertragen. Naja, als Mensch ist man ja definitiv weg. Die Frage ist, wenn man daran glaubt, dass es eine Seele gibt, würde dich das trösten? Ja, das würde mir wahrscheinlich schon ein bisschen mehr helfen. Aber ich kann mir das halt einfach alles nicht so richtig vorstellen. Und ich möchte da gerne dran glauben, aber ich schaff's halt einfach auch nicht. Mhm. Und in dem Moment, wo ich eine Panikattacke habe, kann mich sowas auch gar nicht beruhigen. Also dann kann mich wirklich nur noch ein Arzt beruhigen, der mir sagt, sie sind gesund, sie haben nichts Körperliches. Mhm. Weil in dem Moment erlebe ich so viele körperliche Reaktionen, die einem dann noch mehr Angst machen, weil man wirklich in dem Moment wirklich glaubt, man stirbt gleich. Das Herz bleibt gleich stehen und man ist weg und der Mund wird ganz trocken und. Ich verstehe. Also das ist. Klassische Panikattacke. Ja. So, jetzt ist es wieder ausgebrochen. Das heißt, im Prinzip müsstest du nochmal in eine Therapie gehen. Im Prinzip schon. Im Prinzip schon, um dich damit auseinanderzusetzen, um das abzupuffern, dass, wenn es wiederkommt, dass du da Strategien hast, wie du dich verhalten sollst. Ja, die habe ich ja vor 6, 7 Jahren wo beigebracht bekommen, nur funktioniert nicht immer, ne? Ja, aber vielleicht gibt es mittlerweile neue oder vielleicht hast du auch einen anderen Therapeuten, der noch eine andere Herangehensweise an die Sache findet für dich. Ja, ich war ja damals halt dann noch zusätzlich auf ein Medikament eingestellt, das heißt dann Zoloft. Mhm. Also so ohne Medikament ging damals gar nichts mehr. Also da habe ich mich auch freiwillig einweisen lassen. Mhm. Weil ich nicht mehr konnte. Ich mache einen Vorschlag. Meine Psychologin, die heute Nacht hier ist, die arbeitet auch tagsüber in der Psychiatrie. Das heißt, die ist ziemlich gut bewandert mit all diesen Dingen. Ja. Ich schlage vor, die ruft dich jetzt mal an, die Magdalena. Mhm. Und kann dich da noch ein bisschen konkreter beraten, was sie vielleicht jetzt dir aktuell empfiehlt. Ja, das wäre super. Sollen wir so machen, Jana? Ja, das wäre nett. Prima. Dann bitte ich dich aufzulegen und die Magdalena meldet sich gleich bei dir. Okay, danke schön. Tschüss, Jana. Ja, danke, dir auch. Tschüss. So, meine Lieben, ich schaue auf die Uhr. Wir haben noch ein paar Sekunden, eine halbe Minute ungefähr, bis das Fernsehen kommt. Und dann machen wir ein bisschen Musik, ein bisschen Pausenmusik. begrüße ganz herzlich die Fernsehzuschauer. Das tut mir sehr leid, dass wir so spät dran sind, aber heute hat sich das ganze Abendprogramm des WDR-Fernsehens etwas verschoben, weil das große Arschhu-Konzert überzogen hat. Da war gute Stimmung und viel los und dadurch ist jetzt alles in die Schieflage geraten. Aber schön, dass ihr auf uns gewartet habt und dass ihr auch da seid. Wir haben hier im Radio bei 1Live schon angefangen und machen jetzt ganz einfach weiter mit der freien Themennacht, wie immer freitags. Und ich begrüße sehr herzlich die Dagmar. Und Dagmar ist 57. Hallo Dagmar. Ja, hallo. Hallo Dagmar. Weswegen rufst du denn an? Ja, ich habe eigentlich ein Problem, was... Ja, mein Mann ist vor kurzem verstorben. Wann ist er verstorben? Er war wesentlich älter wie ich. Ja, wann ist er verstorben? Jetzt im September. Ah, war ganz frisch. Ja, ja. Und wir hatten eine ganz tolle Zeit. Wie gesagt, mein Mann war wesentlich älter wie ich, 24 Jahre älter. Mhm. Mein Mann hat eine Tochter, die ist 49. Mhm. Sie ist behindert, hat Trisomie 21. Mhm. Ist aber eine ganz liebe und ist auch sehr, sehr behütet worden von ihren Eltern. Also so behütet, dass sie also außen, also soziale Kontakte praktisch nur innerhalb der Familie hatte oder eben in den Werkstätten, wo sie war. So, und ich bin vor 8 Jahren nach dem Tod der ersten Frau meines Mannes, ich muss dazu sagen, ich bin eine weitläufige, ja ganz, ganz weitläufige Verwandte, bin irgendwann... Also als die Frau starb, bin ich hierher gekommen und habe Susanne praktisch übernommen. Susanne ist das Mädel? Ist das Mädel, ja. Mhm. Und sie vor hängt auch... 8 Jahren ungefähr. Ja, sie hängt auch sehr an mir und sie hat also ihre Mama praktisch gefunden. Und sie hat dann auch mit bei euch in der Wohnung oder im Haus gewohnt? Ja, ja. Sie lebt immer noch hier. Ja. Und ich habe mich auch, wie gesagt, mit meinem Mann, wir haben nachher geheiratet, nach einer ganzen Zeit, er musste mich also ganz lange überreden und letztendlich ist eine Situation eingetreten, wo ich ja gesagt habe, als dann die Verwandten kamen und sagten, naja, sobald dein Mann, er weg ist, dein Mann weg ist, dann geht Susanne sowieso ins Heim. Das haben die Verwandten gesagt? Ja. Hämisch oder wie? Ja, böse. Böse? Ja, böse. Ja, nach dem Motto... Es war aber auch niemand bereit, zu dem Zeitpunkt, als die Frau starb, zu helfen, hierher zu kommen. Ich bin also zweimal die Woche 200 Kilometer gefahren, um hierher zu kommen. Ich war noch berufstätig und trotzdem bin ich gekommen und hab geholfen. Jetzt ist traurigerweise dein Mann im September verstorben. Ja. Ist denn der Plan, dass diese Tochter jetzt weiter bei dir wohnt? Ja, das war sein Plan. Ja. Und ich habe dem auch zugestimmt. Und ich muss sagen, ich war also, mein Mann war ganz klar bis einen Tag vor seinem Tod. Er hat mir das Versprechen abgenommen, dass ich Susanne nicht weggebe. Hat es dir abgerungen? Ja, er hat immer davon gesprochen. Also du bist hier und ich liebe dich natürlich auf eine ganz andere Art wie seine erste Frau. Aber ich... Ich möchte, dass Susanne bleibt. Susanne soll also eine Familie haben. Höre ich daraus, Dagmar, dass du die Susanne vielleicht dann doch nicht bei dir haben möchtest? Ich möchte sie gerne behalten, aber Susanne möchte mich. Sie möchte in eine Gruppe, in ein betreutes Wohnen. Das geht schon über Jahre. Also ich kann das Versprechen, was ich meinem Mann geben musste, verstehen, weil er war rigoros dagegen. Woher kennt sie denn diese Gruppe? Wie kommt sie darauf? Sie war in einer Behindertenwerkstatt und ich habe auch jetzt in den Jahren immer dafür gesorgt, dass sie auch schon mal auf Urlaub mitgefahren ist in diese Gruppen. Und da gefällt es ihr gut. Es gefällt ihr sehr gut. Und das wusste dein Mann auch, dass es ihr da sehr gut gefällt? Ja, also ich musste ein bisschen kämpfen, dass sie da mitfahren konnte. Und ach, er wollte sie nicht loslassen? Nein, er wollte sie absolut nicht loslassen. Warum nicht? Ja, das war das einzige Kind. Er war Polizeibeamter und hat also immer gesagt, ich habe das Elend gesehen. Ich weiß, wie das dazu geht. Ja. Und er konnte sich nicht vorstellen, dass das alles modernisiert ist, dass das alles... Dass es auch gute Gruppen gibt und gute Heime. Gruppen. Ja. Wie begründet sie das, die Susanne, dass sie nicht bei dir bleiben möchte? Sie möchte, sie möchte schon bleiben, sie möchte Wochenende bleiben, mit mir in Urlaub fahren, aber sie möchte auch in diese Wohngruppe. Sie hat mal gesagt, ich möchte Freiheit. Und vielleicht auch ein bisschen Eigenständigkeit. Ja. Weil bei euch ist sie, obwohl sie eine erwachsene Frau von Ende 40 ist, immer noch Kind, ne? Ja, sie wird auch immer Kind bleiben. Sie ist auf dem geistigen Stand einer 7- bis 8-Jährigen. Ja. Aber so ist es auch dokumentiert. Ja. Ich behandle sie aber nicht so. Mhm. Für mich ist sie auch eine gleichwertige Person. So, jetzt würde ich, so als Außenstehender sage ich, das ist doch toll, wenn die Frau, das Mädchen, wenn diese Frau das gerne möchte und sie eine gute Gruppe hat und es so ein Mittelweg gibt. Am Wochenende ist sie bei dir und ihr fahrt zusammen in Urlaub. Sie hat ein gutes Verhältnis zu dir und in der Woche ist sie in der Gruppe. Das ist doch eigentlich eine geniale Lösung. Das wäre es auch, wenn ich dieses Versprechen nicht gegeben hätte. Aber Dagmar, da knabbe ich dran. Weißt du, Dagmar, ich fände es verwerflich und schändlich, wenn du das Mädchen jetzt einfach so wegschieben würdest, obwohl das Mädchen das gar nicht will. Das fände ich schlimm und dann hättest du dein Versprechen gebrochen. Aber so, finde ich, zählt doch der Wunsch dieser behinderten Frau, zählt doch mehr als vielleicht das, was du deinem Mann versprochen hast. Du brichst das Versprechen, du bist ja weiter nah um sie herum und für sie da. Ja, das ist also für mich auch ganz wichtig, dass ich immer so in ihrer Nähe bleibe. Also ich hätte jetzt auch die Möglichkeit, wieder zurückzugehen in den Ort, aus dem ich also praktisch gekommen bin. Aber das ist... Vielleicht hat er das ja auch gar nicht richtig gemacht. Vielleicht hat er sie ja wirklich zu sehr umklammert. Ja, ist so, also sie kann weder lesen noch schreiben, und das war eben immer so sein, sie kann das alles nicht und deswegen muss sie immer hier bleiben. Sie durfte ja noch nicht mal alleine zum Bus gehen, der sie morgens um 6:30 abgeholt hat. Der Vater ist also grundsätzlich morgens mitgegangen, bis sie im Bus eingestiegen war und er hat nachmittags um 4:00 da gestanden und hat sie wieder abgeholt. Und ich bin dann in den Jahren dazu übergegangen zu sagen, sie ist in der Lage, auch hier mal bei uns in diesen Einkaufsladen zu gehen und auch mal ein Brot zu holen oder mal Eier zu holen. Und das hat sie so toll gefunden. Ich mache ihren Zettel und gebe ihr das Portemonnaie und sie geht also ganz stolz und bringt mir auch das, was ich dann aufgeschrieben habe. Weißt du, Dagmar, es geht doch um das Glück dieser Frau. Ja. Und wir im Gespräch wollen das Beste für diese Frau. Ja. So. Ja. Und das muss ja auch im Sinne deines verstorbenen Mannes sein. Ja, ich möchte ihr wirklich noch ein paar schöne Jahre geben. Und wenn du ihr das jetzt verbietest, in diese Wohngruppe zu gehen, wird diese Frau... Deswegen ist ja mein Zwiespalt. Wird sie unglücklich? Ich kann dir das ja nicht verbieten. Nein, und darfst es ihr auch nicht verbieten. Dann würde sie ja ganz unglücklich. Ja. Dann würde ja eure Beziehung auch leiden darunter. Lass dieses Mädel, ich sag mal Mädel, also lass diese Frau, lass sie ihren Weg, ihre kleine Freiheit genießen, ihren Weg gehen. Sie ist da in guten Händen, wenn du das sagst. Das ist eine gute Gruppe, das sind alles Fachleute. Und am Wochenende macht ihr was miteinander und das ist doch toll, das ist doch super. Also, macht ihr da kein schlechtes Gewissen? Nein, ich bin auch jetzt erstmal einen Kompromiss eingegangen, indem ich gesagt habe, ich werde mit ihr jetzt erst noch in Urlaub fahren. Mhm. Und danach werden wir also beide sehen, ob wir irgendwo hier am Ort was finden, wo sie bleiben kann. Erstmal als... Ich meine, es gibt ja schon eine Gruppe, wo sie rein will. Nein, es gibt mehrere Gruppen, aber da reinzukommen in diese Betreuung, das kann bis zu 2 Jahre dauern. Also, wie auch immer. So lange will sie nicht warten. Also müsst ihr da ein bisschen was drehen. Ja, und ich habe gesagt, wir machen das, wenn wir aus dem Urlaub wieder da sind. Ich muss auch von vielem jetzt erstmal Abstand bekommen. Ich selbst bin also auch nicht ganz gesund und deswegen ist auch von meinem Kopf her, wo ich sage, es ist hier niemand, ich habe hier niemanden, sie hat hier niemanden, der sie auffangen könnte, wenn mir was passiert. Das ist mein... Kommt auch noch hinzu. Also rundherum, Dagmar, finde ich, dass du das machen solltest und dass du dir kein schlechtes Gewissen einreden musst. Wirklich nicht, wirklich nicht. Mach es. Es ist gut. Es ist gut für die Frau und du hast völlig recht, wenn dir mal irgendwas passiert, dann ist sie da auch schon mal abgefedert und alles ist richtig und gut. Mach es so. Ja, ich denke, ich werde den Weg auch gehen. Ja. Also im Januar, wenn wir wieder da sind, dass wir dann wirklich langsam loslegen. Genau. Viel Glück wünsche ich. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss, Dagmar. Ciao. Ja, tschüss. Ihr Lieben, nächste Woche Themennacht. Natürlich wieder in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Und unser Thema nächste Woche heißt Blut. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die eine besondere Beziehung zu Blut haben. Also bedingt zum Beispiel durch eine schwere Erkrankung, durch eine schlimme Verletzung oder Verletzungen oder eine sexuelle Neigung, das gibt es ja auch. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die für Blutsverwandtschaft oder für die Blutsverwandtschaft eine ganz besondere Rolle spielt und die vielleicht sogar das Gesetz brechen würden für oder wegen der Blutsverwandtschaft. Also Blut heißt das Thema nächste Woche, und wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, dann meldet euch bitte schon an unter domian@wdr.de, Stichwort Blut. Themensendung nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Heute freie Themennacht, ein bisschen Zeit haben wir ja noch, freue ich mich. Und hier ist der Heinz, und Heinz ist 56. Guten Morgen, Heinz. Ja, moin, Domian. Hallo, Heinz, um was geht's bei dir? Ja, also ich habe da so ein leichtes Problem, das ist immer gravierender geworden. Ich habe eine 77-jährige Mutter. Ja. Und naja, ich bin da auch so, wie ich gerade auch schon da so mitgekriegt habe in den einzelnen Gesprächen vor dir, ich bin so ein bisschen auf der moralischen Seite. Bin ich verpflichtet, so sehe ich das, bin ich verpflichtet, meiner Mutter die letzten Tage, die sie noch hat, so angenehm wie möglich zu gestalten. Das heißt, ihr irgendwie versuchen, die Langeweile zu nehmen, weil sie ist alleine. Mein Vater ist 92 verstorben. Ja. Aber sie hat eine eigene Wohnung. Ich habe eine eigene Wohnung, und meine Mutter hat auch eine eigene Wohnung. Ich bin mit meiner Frau wieder zusammen. Und das Problem ist... Ich habe mich verstanden, bist du mit der Frau wieder zusammen? Ja, ich war mal eine Zeit lang mit meiner Frau getrennt, weil wir Stress hatten. Da ist also einiges auf uns zugekommen. So, jetzt haben wir uns wieder versöhnt, wir sind wieder zusammen. Ja. Meine Mutter weiß das natürlich auch. Und das Problem, was ich eigentlich habe, ist, ich weiß nicht, wie ich meiner Mutter klar machen soll, dass sie mich völlig einschränkt, weil sie kommt, sie ruft morgens um 10 Uhr bei mir an. Ich bin momentan noch arbeitslos. Ruft um 10 Uhr bei mir an, ob sie vorbeikommen kann. Sie kommt dann auch irgendwann, bleibt dann bis abends, aber ohne irgendetwas zu sagen. Sie sitzt dann nur auf der Couch in meinem Wohnzimmer und sagt überhaupt nichts. Wenn ich ihr einen Kaffee anbiete, ja, möchte ich. Wie? Moment mal. Wie? Sie sitzt einfach auf der Couch, sagt nichts, tut nichts? Sie sitzt einfach bei mir nur auf der Couch, guckt, sagt wirklich keinen Ton, und ich weiß nicht, ich kann das nicht mehr. Ich bin also mit den Nerven am Ende. Moment, stopp. Und deine Partnerin, die ist auch in der Wohnung? Ja, die leidet mittlerweile auch schon. Die ist auch in der Wohnung dann? Ja, ja, die ist auch hier bei mir in der Wohnung. Und die Frauen unterhalten sich gar nicht groß? Doch auch, aber das ist schwer, mit einer Frau ein Gespräch zu führen, die für kein Gespräch bereit ist. Man kann auch nicht immer irgendwas erfinden, nur um zu sprechen. Und das ist jeden Tag so? Das ist jeden Tag so. Ich arbeite zweimal in der Woche bei meinem Sohn in der Trinkhalle, so als Aushilfe. Ja. Und dann kommt sie aber auch dahin. Die ist dann ab 14 Uhr da, bis 20 Uhr. Die Trinkhalle hat bis 22 Uhr auf. Dann sitzt sie auch nur da, sagt nicht einen Ton. Und wie lange geht das jetzt schon so? Das geht jetzt schon seit, ich glaube, März oder April. Meine Frau sagte gerade, das ging schon seit April so. Ich weiß es nicht mehr so genau. Wieso eigentlich erst seit März und April? Was war denn vorher? Ja, vorher hatte sie wahrscheinlich noch, ich habe ja noch 4 Geschwister, mein Bruder wohnte noch in ihrer Nähe, obwohl er auch die Tür nicht aufgemacht hat, wenn sie gekommen ist. Also er hat sich verleugnet. Wenn die Mutter angerufen hat, ist er nicht ans Telefon gegangen. Also im Grunde genommen will keiner mehr mit ihr Kontakt haben. Deswegen habe ich auch lange, lange nichts dagegen gehabt, dass sie zu mir kommt. Aber ich bin jetzt mittlerweile nervlich schon so belastet damit. Was glaubst du denn, was mit deiner Mutter los ist? Warum ist sie so merkwürdig? Es klingt ja merkwürdig. Sie kommt jeden Tag dahin, setzt sich, redet nichts, sitzt stundenlang, geht wieder nach Hause. Was ist los mit ihr? Domian, wenn ich das wüsste, ich sag dir ganz ehrlich, dann hätte ich dich nicht angerufen. Ja, du bist eigentlich meine letzte Rettung, wenn du mir helfen. Naja, es geht ja jetzt erstmal darum, wie du dich verhältst. Dennoch hättest du ja wissen können, dass sie vielleicht unter Depressionen leidet oder irgend so etwas. Ja, wenn ich sie frage, ja, ich sag, Mutter, alles in Ordnung? Och ja, ist alles klar. Also wenn sie wirklich irgendetwas hätte, ja, ich habe keine Chance, das aus ihr rauszukitzeln. Was hast du gesagt, wie lange ist der Vater tot? Seit 1992. Das ist ja nun schon eine sehr lange Zeit. Wie lief das denn all die Jahre davor? Ich sag mal, wie normal ist, wenn der älteste Sohn aus dem Haus ist, dann trifft man sich Weihnachten oder mal zum Geburtstag, wenn die Mutter Geburtstag hatte, ein Familientreffen war. Man wohnt zwar in der gleichen Stadt, aber man ist nicht jeden Tag zusammen. Aber man trifft sich doch nicht, wenn man mit der Mutter in der gleichen Stadt wohnt, nur mal zu Weihnachten oder zum Geburtstag. Nein, das war vor der Zeit, bevor mein Vater gestorben ist. Also es war ja auch nicht so ein enges Verhältnis zwischen euch allen, oder wie? Nee, eigentlich weniger. Wir sind alle unsere eigenen Wege gegangen. Mein Bruder ist ein bisschen weiter weggezogen, zwar auch noch in Essen, aber dadurch, dass er weiter weg ist, hat meine Mutter natürlich auch weniger Kontakt. Und die anderen Geschwister? Ja, die sind, wie soll ich sagen, die sagen alle, ja, nee, keine Zeit oder ich bin da oder wenn, dann wollen sie nur was von ihr. Mhm. Ja, also wohnen denn die anderen Geschwister bei dir auch im Ort? Ja, ja, die wohnen alle in Essen. Ah ja. Mhm. Ja, also. Ja, du hast gesagt, eine wohnt woanders, ne, sagst du? Ja, der wohnt zwar auch in Essen, aber ein bisschen außerhalb von Essen. Okay. Da würde also ein bisschen schwieriger sein, hinzukommen. Wie ist denn so dein Leben lang dein Verhältnis zu deiner Mutter gewesen? Ja, ich sag mal so, ich bin eigentlich schon so als kleines Kind, soweit ich mich erinnern kann, immer meine eigenen Wege gegangen. Ja, also so familienmäßig habe ich eigentlich nie den großen Kontakt zu meinen nachfolgenden Geschwistern oder zu Vater und Mutter. Da habe ich also so ein ganz komischer Typ in dieser Richtung. Das heißt, das war nie ein herzliches Verhältnis zwischen dir und deiner Mutter? Nein, eigentlich nie. Gab es Gewalt? Nein, gar nicht. Es war einfach nur so, ja, 56 geboren, das ist also, wie gesagt, schon ein paar Jahre her. Und wie das so damals üblich war, da kam ein Kind nach dem anderen. Und ja, die Mutter nicht genügend Zeit, sich um alle zu kümmern. Und dann ist das alles so ein bisschen. Hast du ihr denn das schon mal so ein bisschen vorsichtig gesagt, dass man ich, das? Ich habe hier in meiner Wohnung, habe ich gestanden, habe die Mutter in den Arm genommen. Sag, Mutter, weil ich dir jetzt sage, das will ich nicht sagen, aber ich muss es einfach, sonst weiß ich nicht, was mit mir passiert. Ich habe ihr also so weit, wie es irgendwie möglich ist, habe ich ihr versucht klarzumachen, dass wir uns doch vielleicht die 2 Tage, die ich in der Trinkhalle bin, dass sie da gerne hinkommen kann, ja, und auch 2 Tage hier zu mir in der Wohnung. Aber ein bisschen, 1 oder 2 Tage dazwischen mal Zeit lassen. Jeden Tag, ich halte das nicht mehr aus. Und was sagt, wie hat sie reagiert? Sie, ja, mein Junge, ich kann das ja auch verstehen. Ist dann kurz danach direkt nach Hause gefahren, war dann vielleicht eine halbe Stunde, Stunde zu Hause, rief mich dann an, unter Tränen, ja, jetzt willst du auch nichts mehr mit mir zu tun haben und keine Ahnung. Und dann blutet mir natürlich das Herz. Ich habe viel Herz für meine Mutter über. Verstehe. Heinz, ich habe das jetzt verstanden, was du gesagt hast. Und das ist auch in der Tat eine bedrückende Situation für dich. Ich merke auch, dass dir, obwohl du gar kein enges Verhältnis zu deiner Mutter hast, doch deine Mutter dir am Herzen liegt. Das merke ich schon. Und das hat mir auch gefallen, dass du gerade gesagt hast, dass man ihr auf die alten Tage, die letzten Jahre noch so schön wie möglich gestalten soll. Das finde ich auch so, das muss man auch machen. Aber man kann, finde ich, auch von einer älteren Person auch ein bisschen etwas erwarten. Und wenn du das jetzt schon einmal so gesagt hast, finde ich das gut, da ist sie ja vielleicht schon mal ein bisschen vorgewarnt. Ich würde es an der Stelle noch mal klarer sagen, aber gleichzeitig unterstreichen, dass das nicht bedeutet, dass du mit ihr nichts zu tun haben möchtest, sondern nur, dass du ein bisschen auch dein eigenes Leben haben möchtest. Jetzt wäre es natürlich sehr schlau, lass uns mal gemeinsam überlegen, gibt es einen Menschen noch, der ja für sie etwas Besonderes darstellt, vor dem sie Respekt hat? Meine Mutter? Ja. Also ganz ehrlich, nein. Ich kenne niemanden. Gibt keinen Verwandten? Nee, meine Geschwister, die sind, ich sag mal so, ich bin eigentlich der Letzte, der sie mit offenen Armen aufnimmt. Geht sie in die Kirche? Nee. Weißt, ich meine, es wäre natürlich toll, wenn der jetzt ein Pastor beispielsweise wäre, der ihr das mal so ein bisschen erklären könnte, vor dem sie auch Respekt hat. Aber da gibt es niemanden, so eine neutrale Person. Kann ich also wirklich keinen sagen, wo ich dann sagen könnte, okay, die hat das jetzt verstanden, so wie ich das auch tatsächlich gemeint habe. Nee, dann kannst du eigentlich, wenn die Lage so ist, kannst du eigentlich nur noch mal mit ihr reden und noch ein bisschen klarer reden. Dass es wirklich wichtig ist, dass ihr ein bisschen auf Distanz seid, aber verbinde diese Bitte immer gleichzeitig mit deinem Herzenswunsch, dass ihr einen guten Kontakt habt und dass sie dir wichtig ist. Das musst du immer gemeinsam sagen, damit sie gar nicht auf schlechte Gedanken kommt. Ja, also garantiere dir, so wie ich es ihr gesagt habe, da hat selbst meine Frau, die hat gestaunt, dass ich das so toll ja, gesagt hast. So weich, dass ich überhaupt so weich sein kann. Ich verstehe. Ja, also ich überlege halt, wie man das noch besser, wenn es, du musst es ja, dir bleibt ja gar nichts anderes übrig, als es nochmal so zu machen. Denn ich merke ja, dann könnte die Stimmung ja auch umschlagen, dann bist du schlecht drauf und irgendwann entwickelt sich Aggressionen dann auch gegen die alte Frau. Und das darf nicht passieren. Nee, also das würde nicht passieren, gegen meine Mutter garantieren. Ich habe viel zu viel Respekt vor ihr. Aber ich habe ja schließlich auch noch meine Partnerin. Natürlich. Sie hat mich ja quasi jetzt dazu gedrängt, bei dir anzurufen, hat gesagt, ruf da an, vielleicht kann er dir helfen. Also ich weiß auch nicht mehr, was ich machen soll. Also sie leidet auch darunter. So, versuche du es nochmal mit Engelszungen, sage ich mal. Ich bin sicher, dass du das gut hinkriegst. Mhm. Wenn das auch nicht hilft, werde ich dir jetzt gleich mal meine Psychologin geben, die dir mal eine Beratungsstelle an die Hand gibt, in deiner Umgebung, in Essen, sagst du, wohnst in Essen. Ja. Das ist jetzt für die allerletzte Lösung, aber wir müssen ja irgendeinen Plan B haben. Ja. Dass ihr eventuell, Plan A, ne? Ja, dass ihr zusammen dahin geht oder dass du zuerst mal auch in diese Beratungsstelle gehst und dich da beraten lässt. Das ist jetzt nur für den Notfall, falls das nicht funktioniert. Mhm. Nimm sie dir nochmal wirklich unter vier Augen, sprich mit ihr und verbinde es immer mit einem Liebesbeweis, damit sie das nicht falsch auffasst. Sonst, ja, ich glaube, das ist genau das Problem. Ja, ich weiß. Das ist wirklich ein schweres Problem. Das ist wirklich sehr schwer. Wie gesagt, sonst hätte ich dich nicht angerufen. Ich glaube, es geht nur so, indem man das dann mit Freundlichkeit und immer wieder versucht, dass man da eine Grenze zieht. Und das finde ich völlig in Ordnung, dass du das auch machst. Lieber Heinz, jetzt bitte ich dich aufzulegen und wir melden uns gleich nochmal bei dir wegen dieser Beratungsstelle für den Notfall. Damit du einen Ansprechpartner hast, falls es alles nicht klappt. Ja? Alles klar, ich bedanke mich. Alles Gute, Heinz, und viel Erfolg wünsche ich. Tschüss. 0800 220 50 50 und herzlich willkommen, sage ich zu Gabi, die ist 65. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Gabi. Schön, dass du da bist. Und was geht's bei dir? Ja, ich habe Riesenprobleme mit meinem Mann. Ja. Wir sind 26 Jahre zusammen, davon 11 Jahre verheiratet. Mhm. Und wie soll ich denn sagen, unsere Beziehung ging von Jahr zu Jahr immer mehr bergab. Seit wann denn schon? Eigentlich schon. Von Anfang an. Ach. Aber er war, sagen wir mal, trotzdem, ich habe zwei Kinder mit in die Ehe gebracht, die sind aber schon erwachsen, die sind selber verheiratet, haben wieder Kinder. Ja. Aber da hat es mit dem einen Sohn und seiner Frau, die war Alkoholikerin, hat sehr viel Probleme gegeben. Ja. Wir haben dann die Kinder aufgezogen, wie unsere eigenen, war für alles da, hat geholfen. Mhm. Meine Mutti ist der Pflegefall geworden, ich konnte meine Mutter pflegen. Er hat nie was dagegen gesagt, im Gegenteil, er war auch für die Oma da. Und da habe ich halt dann immer ein wenig aufgewogen. Mhm. Aber du sagst, eigentlich war es von Anfang an nicht so richtig gut. Was war denn nicht gut? Ja, ich muss sagen, ich habe ihn kennengelernt. Ich bin damals von meinem ersten Mann geschieden worden. Mhm. Wir hatten miteinander Geschäft, das musste ich verlassen. Und dann habe ich nach 2 Jahren kleine Bierkneipe angeboten kriegt und um wieder Fuß zu fassen, habe ich das aufgenommen und da war ein Gast drinnen. Mhm. Er war mein bester Gast, muss ich sagen. Er hat sehr viel getrunken. Hat er hinterher auch noch getrunken, als ihr zusammen ja. waren? Trinkt er heute auch noch? Ich wieder. Ich habe ihm dann ein Ultimatum gestellt. Ich trenne mich von dir wieder, wenn du das Trinken nicht aufhörst. Mhm. Da hat er aufgehört. Er hat einmal ein Bier getrunken, wenn wir fort waren oder was. War alles im Rahmen gewesen. Würdest du sagen, dass der Alkohol das größte Problem ist zwischen euch? Mit. Was noch? Ja, er. Der war vor 2,5 Jahren war er zur Kur gewesen, also in einer Reha. Und da hat er eine Frau kennengelernt. Mhm. Das hat er mal offen zu verstehen gegeben. Ein Kurschatten. Ja. Und seitdem, er hat dann sehr viel Gewicht abgenommen und seitdem war es aus, ganz aus. Was vorher unsere Bekannten waren, mir immer Vorbilder, hat es immer geheißen. Wenn wir so alt sind wie ihr, dann können wir glücklich sein, wenn wir uns noch so gut verstehen und so miteinander umgehen. Und das, gut, das war das, das Außenbild war das, ne? Ja. Mhm. Aber und jetzt lebt es war ihr, dort jetzt lebt da ihr, das Gegenteil. Und jetzt lebt ihr so einfach nebeneinander her. Ja, wir haben eine Wohngemeinschaft und mehr nicht. Hat er denn diese Frau immer noch? Mhm. Nee, bist du sicher? Das ja, da bin ich mir sicher. Das war nach der Reha war das aus. Hm. Wie lange ist das jetzt her mit der Kur? Ja, 2,5 Jahre. 2,5 Jahre. Ja. Wenn man sich da einen Kurschatten anlacht, hat man ja Sehnsucht nach etwas, was man vielleicht nicht mehr so erleben kann mit der Frau. Wie sieht denn eure Sexualität oder wie sah eure Sexualität aus in den Jahren, in den letzten Jahren? In den letzten Jahren schon gar nichts mehr. Wie viele Jahre denn schon nicht mehr? 20 Jahre schon nicht mehr. 20 Jahre schon nicht mehr? Ja. Das heißt, die gesamte Ehezeit habt ihr nicht miteinander geschlafen? Nein, nicht. Du hast vorhin gesagt, ihr kennt euch 26 Jahre. Ja. Und seit 20 Jahren lebt er wie Bruder und Schwester? Genau so ist es. Wie hast du das denn ausgehalten? Ich liebe ihn. Ich liebe ihn immer noch. Aber ich bin schon glücklich, wenn er mich einmal anschaut. Nimmt er dich denn zumindest mal in den Arm? Mm-mm. Auch nicht? Mm-mm. Nix. Auch all die Jahrzehnte nicht? Nichts. Nichts? Seit 20 Jahren? Ich sehne mich so danach und nichts. Ich habe schon gebettelt, aber ich kann es jetzt nicht mehr, weil ich so ein bisschen... Muss ich ja mein Gesicht noch wahren. Ja, natürlich. Man macht sich ja klein und lächerlich, wenn man da bettelt. Aber ich merke, dass es nicht will, dann mache ich es auch nicht mehr. Aber Gabi, kamst du denn da nicht mal doch in die Zweifel, dass du gedacht hast, ist es der Richtige? Ja, habe ich. Habe ich oft. Finde ich auch. Und das mit dem Lieben ist natürlich so eine Sache. Wenn der dich so abweist körperlich, kann man so einen Menschen dann überhaupt lieben? Fragt mich mein Sohn, mit denen habe ich schon drüber gesprochen. Der fragt das auch. Der sagt der Mutter, ich kann dich nicht mehr verstehen. Hm. Er hat sehr viel für uns getan. Gut, das mag ja sein. Das mag ja sein. Das wollen wir auch gar nicht in Abrede stellen. Aber es geht ja jetzt darum, ob diese Ehe, diese Beziehung weiter tragfähig ist. Darum geht es ja. Er ist der Meinung, er geht arbeiten. Er bringt das Geld heim, er zahlt alles. Mhm. Ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe zu essen. Und das war's. Mehr kann er nicht für mich tun. Wie geht ihr denn? Und das soll ich zufrieden sein, dass mir so gut geht. Aber das Zwischenmenschliche ist nichts mehr da. Es ist völlig tot. Und ich finde, gerade wenn man älter wird, braucht man mal einen Menschen, wo man sich anlehnen kann. Ja, na sicher. Wie geht ihr denn so miteinander um? So im Alltag? Wie gehen wir um? Der kommt vor der Arbeit, dann riecht er sich auf, dass er wieder so viel arbeiten muss. Ich mache mir sein Abendessen. Mhm. Dann isst er, dann räume ich ab, dann schaut er Fernsehen und eine Stunde später schläft er. Schlaft ihr noch in einem Zimmer? Ja. Ja. Noch. Du bist dabei, das Zimmer zu wechseln oder dass du in ein anderes Zimmer gehst. Mhm. Ja, aber aus dem Grund, ich habe es euch mit die Bronchien. Mhm. Und es ist zurzeit so schlimm. Ah ja, und da habe ich die Nacht viele Atemaussetzer. Pass auf, Gabi, ich höre gerade die Musik im Hintergrund. Ich möchte aber ganz dringend dir noch was sagen. Du hast mir ja jetzt sehr viel erzählt. Und ich glaube, dass ich jetzt einen ganz guten Überblick, groben Überblick zumindest habe, über das, was da los ist. Ich sag dir jetzt mal was Hartes. Ich würde so nicht weiterleben wollen in dieser Beziehung. Hm. Das würde bedeuten, dass du mit 65 einen radikalen Schnitt in dein Leben machen müsstest. Ja, müsste ich, ich weiß es. Vergeude nicht noch mehr Jahre. Du wirst nicht mehr jung. Ich weiß es. Nein. Wird man auch nicht. Ja. Vielleicht ist es für dich, selbst wenn du keinen neuen Partner findest, so schnell, aber vielleicht ist es eine Erleichterung, aus dieser Demütigung rauszukommen. Ich finde das so demütigend. Das ist es auch für mich. Und verletzend letztendlich. Domian, ich war erst wieder im Krankenhaus gewesen. Mhm. Und da durfte ich dann mal am Wochenende, als am Samstag heim. Ich habe mich gefreut. Ich habe gesagt, pass auf, ich darf am Samstag heim. Mhm. Ja, ich kann dich nicht holen. Habe ich gesagt, du musst ja arbeiten bis Mittag. Gabi, weißt du was, ich muss Schluss machen, weil die Sendung sofort vorbei ist. Wir rufen dich aber gleich nochmal an. Ja. Alles Gute. Okay. Tschüss, Gabi. In der Technik, Moritz Güldenring. Schönes Wochenende wünsche ich euch. Bis nächsten Montag.